Deine Texte haben jedes Jahr eine neue Handschrift. Ich mach Zeugenangst mit deutschen Gunclips. Der Einzige, der beim Kampf mit Fäusten antritt. Und verliere ich mein Gesicht dann nur per Säureangriff. Schwester ist in FFM auf Alcum Bader. Der einzige Mann, der sie anfasst, ein Altenpfleger. Viele wollen Fuß in dieser Szene fassen. Ich mache sie mit Kugeln kalt wie bei Schneeballschlachten. Farid trägt ne Waffe, du trägst Hauspol, du Bitch. Der erste deutsche Rapper mit eigenem Auto im Clip. Trifft deine Freundin Backstage und es ist wie das Leben von David Bowie. Es endet mit 69. An alle, die im Herzen hofften, dass ich stürze. Wenn ihr keinen Respekt habt, solltet ihr mich fürchten. Ich dreh mehrere Dinger, Rapper heben den Finger. Bin kein Marsmensch, doch du siehst mich mit Venusgesichtern. Ich bin Escobar, ein Gangster wie Pablo Escobar. Gangster? Ich zieh das Koks wie Pablo Escobar. Kokaina? Mach hier bitte nicht auf Escobar. Hijo de puta. Ich bin Escobar, Mutterficker Pablo Escobar. Gangster wie Pablo Escobar. Ich zieh das Koks wie Pablo Escobar. Viva Colombia. Und wenn Rapper was gegen mich sagen auf CD, kriegen sie ein Meet and Greet im arabischen Café. Wenn ich deine Schulter mit der Tech-9 streife, zeigst du Heimweh wie Tupac beim Westside-Zeichen. Westside. Deutsche Rapper machen nichts außer Minus. Mehr Cash auf der Bank, als du klickst auf dein Video. Ich hau Picos in Ohnmacht und mein Rap spricht Jungs von der Straße an, wie in Malle Disco-Promoter. Mittlerweile interessieren deine Alben kein Menschen. Anstatt den Alben solltest du dich in den Galgen reinhängen. Ich möchte Carmen Geist bängen, aber den fettesten Kork. Sie ist ein gefundenes Fressen, wie das Essen vom Mork. Es wird in die Fresse gebrannt. Boxt. Ich komm mit Thai-Boxern und schieß und zieh die Waffe, als würd ich nicht einen Schleuder bedienen. Am iPhone blasen sie, machen gerne einen auf mutig. Doch sie sind Heimscheißer wie Flair in seiner Jugend. Ich bin Escobar, ein Gangster wie Pablo Escobar. Gangster? Ich zieh das Koks wie Pablo Escobar. Kokaina? Mach hier bitte nicht auf Escobar. Hijo de puta. Ich bin Escobar, Mutterficker Pablo Escobar. Gangster wie Pablo Escobar. Das Koks wie Pablo Escobar. Viva Colombia. It's what the game's been missing. Cane in kitchens. Point blank aim and brains get missing. Chain addictions. I spent 200 on a kilo. I get that work out Puerto Rico. Speakies of dirt, you're leaving the hurts. That's collateral damage. Them hammers are blaming the popo. All the way up, that's plata's a plomo. It's the scene out of Escobar. I got the whole truck done of Kevlar. That's palm proof for the non-troops. Then push them out the helicopter, no shoot. And watch the dreams get shattered. The team cadaveric, Balmain jeans and Lazarus. Flee to Paris, Pablo, Pablo, Pablo. Ich bin Escobar, ein Gangster wie Pablo Escobar. Gangster? Ich zieh das Koks wie Pablo Escobar. Kokaina? Mach hier bitte nicht auf Escobar. Hurensohn, hijo de puta. Ich bin Escobar,